Was lange gärt, wird endlich Wut. Aber die haben wir ja aus allen Wegen geschafft. Denn jetzt wird wieder alles gut. Unsere Sendung mal hemkommen. Und dort drüber freue ich mich ganz besonders. Aber bevor ich sage, wen, von wem ich soll ich überhaupt schwätzen, so hat der Mirko mich noch gebeten, nochmal zu sagen, eine Stunde ab jetzt an, ein Stubi, ein Euro. Sag mal, weil es so lange dauert, eine Stunde und 11 Minuten und 11 Sekunden. Wer stoppt die Uhr? Okay. So, dann darf ich mich jetzt noch, weil bei allen, die ich mich schon bedankt habe, habe ich auch eine ganz vergessen, wem ich dann eigentlich auch schon so privat so kann machen. Aber damit ihr jetzt auch hören, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei meiner technischen Hilfe, Markus. So, und jetzt haben wir lange genug gewartet. Zeit. Wer ist keiner genau, wann? 5 Uhr vielleicht. Hat es gedauert, noch länger. Hat gedauert, bis sie nochmal daheim waren. Jetzt sind sie nochmal da. Viel Spaß mit der letzten Band heute Abend. Engel fangen!